Abschnitt 34 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Epilog 1919. Räuspernd heb ich an zu singen, einen Epilog, denn es knickten ihm die Schwingen, der gen Himmel flog. Ach, der Adler stieg hernieder aus des Ruhmes Höhn, im bewunderten Gefieder jagt er jetzt nach Flöhn. Ende von Abschnitt 34.